Warum ist es eine schwere Sünde, den Nächsten zu töten? Weil sich der Tötende verwegen das Verfügungsrecht anmaßt, das nur Gott allein über das Leben des Menschen hat. Wichtigster Grund: Gott allein ist der Herr über Leben und Tod. Zweiter Grund, weil er die Sicherheit der menschlichen Gesellschaft zerstört. Ja. Wenn einer umbringen kann, kann es ja jeder. Es gibt kein Recht mehr und keine Ordnung, keinen Frieden und keine Sicherheit in der menschlichen Gesellschaft. Das ist ähnlich bei der Lüge. Wenn man lügt, dann glaubt man nicht. Wenn er auch die Wahrheit spricht, entweder oder, alles oder nichts. Die Sicherheit der menschlichen Gesellschaft wird zerstört. Und weil er dem Nächsten das Leben nimmt, das größte natürliche Gut, das dieser auf Erden hat. Ja. Denn unsere Seele nur in der Zeit retten, in der unsere Seele mit dem Leib verbunden ist und darüber, über die Dauer dieser Zeitspanne, kann nur Gott verfügen. Ja. Anfang und das Ende des Lebens liegt in der Hand Gottes.